Hey Baumi, deine Cappy stinkt nach Scheiße. Die Realschule hat dich gefickt mit dem Popo. Das ist gut so. Ich das nie. Und dein Pulli sieht aus wie Fischi. Fischi. Und stinkt danach. Hey Diddy, dein Opa hat dich umsonst gefickt. Denn das musste sein, das musste rein. Die Brille steht hier nicht, du blödes Fischgesicht. Der Typ wird, der ist nicht giert. Der ist nicht giert, also geh auf den Kirmes und lecke Arsche. Von der Irnis. Von der Irnis. Der Arsch hat nicht gefickt, den Popo. Das ist gut so. Ich will das nie. So, das war's. Pass.